Es handelt sich beim Geben der Eltern und dem Nehmen der Kinder aber nicht um irgendein Geben und Nehmen, sondern um das Geben und Nehmen des Lebens. Die Eltern geben den Kindern, wenn sie ihnen das Leben geben, nicht etwas, was ihnen gehört. Sie geben den Kindern mit dem Leben sich selbst, so wie sie sind, ohne Zusatz und ohne Abstrich. Daher können die Eltern dem Leben, das sie so geben, weder etwas hinzufügen, noch etwas davon weglassen oder für sich zurückbehalten. Und daher können auch die Kinder, wenn sie von den Eltern das Leben bekommen, dem nichts hinzufügen, noch etwas davon weglassen oder zurückweisen. Denn sie haben ihre Eltern nicht nur, sie sind ihre Eltern. Zur Ordnung der Liebe gehört daher, dass das Kind sein Leben so nimmt, wie die Eltern es geben, als Ganzes. Und dass es seinen Eltern zustimmt, wie sie sind, ohne irgendeinen anderen Wunsch und ohne Abwehr oder Furcht. Dieses Nehmen ist ein demütiger Vollzug. Es bedeutet die Zustimmung zum Leben und zum Schicksal, wie es mir durch meine Eltern vorgegeben ist, zu den Grenzen, die mir dadurch gesetzt sind, zu den Möglichkeiten, die es mir schenkt, zu den Verstrickungen in das Schicksal dieser Familie, in die Schuld dieser Familie auch, in das Schwere und Leichte dieser Familie, was immer es ist. Wir können die Wirkung solchen Nehmens in uns erfahren, wenn wir uns vorstellen, wir knien uns vor Vater und Mutter, verneigen uns tief bis auf den Boden, legen die Arme nach vorne mit den Handflächen nach oben und sagen ihnen: Ich gebe euch die Ehre. Dann richten wir uns auf, schauen Vater und Mutter in die Augen und danken ihnen für das Geschenk des Lebens. Zum Beispiel, indem wir ihnen sagen: